Theseus von Euripides, übersetzt von Friedrich Heinrich Bothe. Personen: Here, Pallas, Hektor, Aeneas oder Aeneas, Dolon, ein Hirt, Rhesus, Odysseus, Diomedes, Paris, Terpsichore, Rhesus, Wagenführer, der Chor, wachthabende Trojaner. Die Szene ist in Troja. Die Handlung beginnt um Mitternacht. Here, Pallas. Here, o du des höchsten Gottes, waffenrüstig Kind, Pallas, ich komme, vordahin geziemt es nicht zu weilen, nein, dem Griechenheer hülfreich zu sein. Also bedrängend sind der Schlacht die Phrygier und Hektors mächtige Lanze, so jüngst abgesiegt. Mir wurde nie so drückend eine Kümmernis, seit Alexandros Richterspruch die göttliche Kypris besieg an Reizen meine Wohlgestalt und deine Pallas, liebste der Unsterblichen, als nicht gestürzet Priamos Burghöhn zu schauen und in den Staub begraben die Trojanerstadt. Der Chor vor Hektors Palast, bald darauf Hektor. Der Chor: Schnell mache sich auf zum Gemach Hektors, wer von Schildträgern des Königes hier wacht, ob vernehmen er will unsere Botschaft der bewaffneten Wacht, die in vierteiliger Nacht wechselnd umher vor den ilischen Türmen sich sammelt, in den Palast hineinrufend. O erhebe das Haupt, stütze den Arm auf und verlass öffnend das trotzige Auglied, blätterbestreuete Ruhstatt ungesäumt, Hektor, es ist Zeit, dass du hörest. Hektor, hervortretend. Wer da? Ist es Freunds Anruf? Wer, Mann, bist du? Weißt du das Wort? Wer nahet daher zu dem Lager annitzt, mir in nächtlicher Dunkelheit? Sagt an. Der Chor: Wir sind Wächter des Heers. Hektor: Was kündet der Lärm? Der Chor: Sei getrost. Hektor: Ich bin's. Wagt heimliche List der Helene? Der Chor: Noch nicht. Hektor: Was, lassend die Wacht, schreckest du also mir das Kriegsheer auf, wenn du Kunde nicht bringst von Begegnis der Nacht? Dem achäischen Speer nah lagern wir ja, das weißt du, gesamt allnächtlichen völliger Rüstung. Der Chor, Strophe. Waffne, o Hektor, die Hand und geh zum verbündeten Lager, treibe zu Gürten das Schlachtschwert, wecke sie, zu dir entbiete Freunde von Ilion auf, zu den Zügeln füget die Rasse, wer geht zu Panthers Sohn oder Europas, der die Lykier anführt? Sind auch die Opferer hier, wo die Feldherrn leicht bewährter, wo sind die Bogner des Heeres, spannt an die hornene Wehr den Nerven? Hektor: Halb Furcht, halb Mut ist dein dunkeles Wort, durch des chronischen Pans Geißelgeschwör, wohl wurdest du angstvoll von der Wache verschreckt und empörest das Heer? Was begehrst du, was sagt Neues die Botschaft? Viel sprachest du zwar, doch nichts war deutlich geredet. Der Chor, Gegenstrophe. Feuer entflammet das griechische Heer allnächtig, o Hektor, und hell leuchtet die Flott an dem Meer gestarrt. Dann auch kam zu dem agamemnonischen Zelt mit Getöse das sämtliche Kriegesheer, ob neuem Gerücht, das erscholl. Nicht zuvor jemals hat es also gefürchtet, dieses achäische Volk. Darum wollt ich dir ahnend kundtun, was ich gesehen, auf das nicht Tadel du fändest an uns, o Hektor. Hektor, die Schreckensbotschaft bringest du zu rechter Zeit, denn meinem Blick verborgen denkt das Griechenheer zu fliehen von Troas Ufern in dem nächtlichen Schiff. Traun es schmeicheln diese Nachtfeuer meinem Sinn. O Dämon, der du seinen Raub dem siegenden Leun hast entrissen, ehe denn das ganze Heer Helenias mein ungestümer Speer verdarb, denn hielt mich nicht des Sonnengottes Strahl zurück, nicht ließ ich ab von diesem glücklichen Gefecht, bis ich die Schiff entflammet und die Zelt erstürmt, hinmordend das Achaiervolk mit blut'ger Faust. Zwar wollt ich meine Lanze selbst noch in der Nacht umschwingen, nützend diesen Sturm des guten Glücks, allein die Weisen samt den götterkundigen Weissagern rieten Ruhe bis zum Tageslicht, dann sollt ich würgen, bis nicht einer übrig sei. Doch Hellas, hart des Rates der Propheten nicht, denn mächtig hilft dem Flüchtigen die Dunkelheit. Drum ungesäumt geboten, werd annitzt dem Heer, vom Schlafe lassend auszuziehen in den Streit, auf das noch mancher Grieche, wenn er springt ins Schiff, mit seines wunden Rückens Blut die Leiter färbt, ergriffen aber andre und von Ketten schwer durchackern lernen Phrygias Gefild umher. Der Chor. Hektor, du eilest, ehe du die Sach erforscht, denn, daß die Männer fliehen, weiß man nicht gewiß. Hektor, warum entflammte Feuer sonst das Griechenheer? Der Chor. Ich weiß nicht, sehr verdächtig scheint es mir zu sein. Hektor, du fürchtest alles, wecket dir auch dieses Furcht. Der Chor. Nie zündeten die Feinde solch ein Feuer an. Hektor, nie sind sie auch so schmählich überwältiget. Der Chor. Dein Werk, doch auch das Übrige bedenke nun. Hektor. Kurz ist die Red in Feindesnähe, waffne dich. Der Chor. Dort eilet auch Aeneas mit geschwindem Fuß herbei, den Freunden Neues zu verkündigen. Aeneas. Hektor. Der Chor. Aeneas. Hektor, was sind des Heeres Wächter in der Nacht zu deiner Lagerstätte, furchtvoll hergeeilt, Botschaft verkündend, was erregt also das Heer? Hektor, Aeneas, bürgen Waffen du auch deinen Leib. Aeneas, was ist es? Ward geheimer Trug dir kundgetan, den in der Nacht bereitet das Argiver Heer? Hektor, die Feinde fliehen und alles eilt den Schiffen zu. Aeneas, welch sicher Merkmal dessen hast du, was du sagst? Hektor. Die ganze Nacht durch flammen ihre Feuer fort. Ich mein, es harrt kein Grieche bis zum Morgenlicht. Nein, Feuer entflammend, hoffet auf schön rudriger Schiffsflott, er heimzukehren aus dem Troerland. Aeneas. Und was gedenkst du, Waffen in der Hand, zu tun? Hektor, ich will die Flüchtigen in die Schiff entspringenden mit diesem Speer aufhalten, schwer bedräng ich sie, denn Schimpf ja wär es und ein Unglück zu dem Schimpf, da hold das Glück ist, ohne Schlacht die Feinde so entfliehen zu lassen, welche viel Unheil verübt. Aeneas. O wärest du vorsichtig wie im Felde kühn, doch nicht derselbe Sterbliche kann alles sein, nein, dem ist die Gabe, jenem die verliehn, wie kühner Mut dir, andern aber guter Rat. Du bist um ein Nachtfeuer nun so wohlgemut, als fliehn davon die Griechen und willst gern das Heer hinführen durch die Gräben mitten in der Nacht. Das nicht, wenn du der hohlen tief entstiegen bist, die Feinde fern von diesen Ufern zu entfliehen, mit keckem Mute deinem Speer entgegengehen und du besiegt heimkehrest in die Troerstadt. Wie übersteigt die Pfähle fliehend dann das Heer? Wie kommt die Brücken hinüber unsere Reiterei, wenn sie die Wagenachsen nicht zerschmettern soll? Doch siegst du auch, Achilleus steht im Hinterhalt und Feuer in die Schiffe werfen, lässt er nicht noch so entraffen, wie du meinst, die Danaer. Denn feurig ist und heldenhafter Faust der Mann. Drum möge ruhig unser Heer im Waffenschmuck nach kriegrischen Beschwerden sich des Schlafs erfreuen, doch einen Mann zu senden, der kundschaften will, ist meine Meinung. Denken Sie wahrhaft der Flucht, dann gehen wir und überfallen stracks den Feind. War aber dies Nachtfeuer nur Betrug und List, so bringt der Mann uns Botschaft von der Feinde Rat, und wir bereden's, also scheint es mir, o Herr. Der Chor. Strophe. Dies, Fürst, lob ich, dies änder auch deinen Sinn. Gefahrvolle Feldherrnmacht lieb ich nicht. Was ist auch besser, denn das schnell eilend, wer späh an des Meeres Strand, ob er höre, warum der Feind vor den Schiffen umher rings Feuer allnächtig flammt? Hektor. Du siegst, Aeneas, weil es allen so gefällt, so geh denn hin, die Streiter zu beruhigen, denn leicht empört der nächtliche Ratschlag das Heer. Ich aber send auf Kundschaft einen Mann zum Feind, und wenn er uns dann Hinterlist verkündiget, so hörst du gegenwärtig alles selbst von ihm. Doch wenn zum Strand der Danaer entfliehend eilt, dann sei genug die Stimme der Dromete dir, denn ungesäumt dann dring ich noch in dieser Nacht zum Port, die Schiff anfallend des Achaierheers. Aeneas, send auf das Schnellste, jetzo gehst du sichern Weg, ich werde mit dir kämpfen, wann es des bedarf. Er geht. Hektor, wer also der Trojaner, die im Rate sind, will zu den Schiffen Griechenlands kundschaftend gehen? Wer, Männer, will der Vaterstadt Wohltäter sein? Wer wagt es, denn nicht alles kann ich einziger den Bürgern leisten und den Mitverbündeten. Dolon tritt auf, Hektor, der Chor. Dolon, ich will für Troas achtend nicht der Fährlichkeit kundschaften gehen zur Flotte des Achaierheers, und wenn ich alle feindliche Ratschläge erfuhr, heimkehren wieder, dieses Werk vollbring ich euch. Hektor, dein Name ist günstig, Dolon, und du bist ein Freund des Vaterlandes, immer war dein Haus berühmt, nun aber bringt ihm solche Tat zwiefachen Ruhm. Dolon, drum scheu ich keine Mühe, doch die Mühe ist auch des Lohnes wert, denn folget einer Tat Gewinn, dann schreitet doppelt freudig jedermann zum Werk. Hektor, gerecht ist dein Verlangen, anders sag ich nicht, fordre einen Lohn denn außer meinem Königreich. Dolon, nicht deines Reichs volkreichen Städten streb ich nach. Hektor, wähl eine Jungfrau wenigstens von Priams Stamm. Dolon, nie trachte dich nach Besserem, als ich selber bin. Hektor, Gold ist bereit, verlangest du nach solchem Lohn? Dolon, das hab ich selbst in meinem Haus und darbe nicht. Hektor, was willst du also, wenn es Ilion besitzt? Dolon, wenn du dem Feind obsiegest, gib mir ein Geschenk. Hektor, ich geb es, fordre, nur die Schiffsanführer nicht. Dolon, die töte nicht Menelaos, entzieh ich dir. Hektor, den Sohn, Oleus, heichest du auch nicht von mir. Dolon, vornehm erzogene Hände bauen schlecht das Feld. Hektor, sprich, welches Griechenlösegeld begehrest du? Dolon, das Gold mir nicht gebreche, sagt ich schon zuvor. Hektor, erwähle denn vom Raube selber dir ein Teil. Dolon, den häng, o Hektor, in der Göttertempeln auf. Hektor, sag endlich, welchen größern Lohn du heischen magst. Dolon, die Ross Achilleus, würdig muß man sich bemühen, wenn an den Schicksalswürfeln unser Leben hängt. Hektor, du wünschest, was ich selber auch mir stets gewünscht, unsterblich und erzeuget von Unsterblichen, trägt Peleus kriegerischen Sohn dies Rossgespann, und von dem Gott des Meeres, so vernahmen wir, dem Füllenbändiger, hat es einst Peleus empfahn, nicht lüg ich, dich zu reizen, und ich gebe dir, Achilleus, Wagen, deines Hauses größten Schatz. Dolon, dies lob ich, und die edelste der Gaben wird mir so vor allen Phrygern meines Mutes Lohn. Du aber sei nicht neidisch, tausend anderes erfreut ja dich, den König dieser Troer Stadt. Der Chor, Gegenstrophe. Groß ist die Tat und großem Lohn strebst du nach, glücklich fürwahr, wenn einst du ihn erlangest und ob dem Werk hochberühmt. Groß ist es auch, verwandt zu sein, Königin, füge göttliches Dika dir. Was die Menschen vermögen, das ist dir, Freund, gewiss. Dolon. So will ich denn aufbrechen, doch zuvor daheim leg ich dem Leibe schickliche Verhüllung an und wende dann zum griechischen Schiffsheer den Fuß. Der Chor: Welch andre Tracht erwählest du für diese, Freund? Dolon, die zu dem Werk und hinterlistigen Wegen passt. Der Chor: Von einem weisen Manne lernt man Weises stets. Sag uns, womit du deinen Leib umkleiden wirst. Dolon: In eine Wolfshaut hüll ich meinen Rücken ein, leg um das Haupt den Rachen mir des Waldgetiers und mit den Vorderfüßen auch die Hände umdeckt, die Schenkel mit den Schenkeln, soll vierfüßigen Tiergang der Mensch gehen, schwerlich von dem Feind entdeckt, und in der Nacht den Gräben und Schiffswellen nahn. Betret ich aber einen menschenleeren Ort, dann schreit ich menschlich weiter, das ist meine List. Der Chor: Und möge dich geleiten glücklich hin und her, Mayas Geborner, Hermes, der die Räuber schirmt, dein ist das Werk, doch guten Glücks bedarf es auch. Dolon: Ich werd entkommen und des Laertiden Haupt dir bringen, ein gewisses Zeichen hab ich des, oder Diomedes, nimmer mit unblutiger Hand kehr ich, eh zur Erde neu aufsteigt das Licht. Ihr sollet sagen, Dolon ging zum Griechen her. Er geht. Der Chor. Erste Strophe. Thymbräer Gott, Delia, welcher umwallt Lykias Altar, auf Apollon, du holdseliges Haupt, komm Bogen bewehrt, komm mein nächtlicher Geleiter itzt, ob Walter dem Mann auf dem Wege werdet du und hilf dem dardanischen Volk, Allherrschender, der du erhobst, Trojas uralte Mauern. Gegenstrophe. Zu Hellas Schiffsheere gelang er und späh unter Feindesheer, aber dann zurück wend er die Schritt auch zu dem heimischen Herd und zum väterlichen Ilion, und die Wagen von Phthia besteig er, wann Achaias Ares der Herrscher vertilgt, das Geschenk, das dem Sohn Aeakos Peleus verlieh der Meergott. Zweite Strophe. Weil er für Heimat und allein für Vaterland hin zu den Schiffen sich wagt, ich verehr Heldenmut, es gebricht wahrlich an Wackeren oftmals, wann in dem Meere das Schiff schwankt, sonnenlos. Es ist, ja, es ist noch stark der Troer, und kühn erhebet seine Speere das Volk Mysiens, wann wer die Verbundnen höhnet. Gegenstrophe. Wen Griechenlands wird der Mörder schleichend nun treffen im Lager gezelt, des vierfüßigen Tieres Bild? Sei Menelaos der Mann und reich er das Haupt Agamemnons, da Helenen, dass sie des Gatten Bruder klage, der ein Weib verfolgend ins dardanische Land führete Kriegsscharen auf 1000 Schiffen. Ein Hirt tritt auf, Hektor, der Chor. Der Hirt: O König, solcher Botschaft Überbringer sei ich immer da, wie jetzo ich verkündige. Hektor: Fürwahr, es wohnt viel törichtes Landleuten bei, du kommst von deiner Herde, den gewappneten Gebietern anzusagen, was sich schwerlich ziemt, Weißt du mein Haus nicht oder meines Vaters Thron? Dort magst du melden, dass die Rinder wohl gedeihn. Der Hirt: Wohl linkisch sind wir Hirten, anders sag ich nicht, doch aber hab ich Würdiges dir kund zu tun. Hektor: Sag nicht von deinem ländlichen Geschäfte mir, ich denk in diesem Augenblick an Speer und Schlacht. Der Hirt: Davon will ich auch, König, dir verkündigen. Ein Mann, der 10.000 Streiter mit sich führt, naht dir ein Freund und dieser Stadt ein Bundsgenoss. Hektor: Von welchem Vaterlande zog er Trojen zu? Der Hirt: Von Thrakien, sein Vater wird Strymon genannt. Hektor: Rhesos betrat, so meldest du, das Troerland? Der Hirt: So ist es, zwier so viele Worte ersparst du mir. Hektor: Was aber hat zu Idas Höhn er sich gewandt, entfernt von breiter Wagenbahn durchs offene Feld? Der Hirt: Zwar weiß ich nicht Gewisses, doch vermut ich es, nicht wird so leicht ein Kriegsheer nächtlich durchgeführt, wann feindliches Geschwader rings die Flur erfüllt. Furcht aber jagt er allem Volk der Hirten ein, dass Idas Höhen Ilions Ursitz bewohnt, da nachts er kam zum wild umschwärmten Eichenforst, denn mit gewaltigem Tosen zog das thrakische Kriegsheer einher, und schräg ergriffen trieben wir das Vieh hinauf die Höhen, daß kein Danaer auf Raub bedacht die Hürden dir verwüstete, doch bald erscholl in unser Ohr ungriechischer Laut ihrer Reden, und die Kümmernis verschwand. Da stieg ich von den Bergen und erforschte bei voreilenden Kundschaftern mit thräkischem Zuruf des Feldherrn Namen und wes Sohn er sei, der zum Skamander ziehe, Trojas Bundsgenoss, und da sie alles kundgetan, was ich gefragt, blieb ich und schaue Rhesus, der, gleich wie ein Gott, auf seinem Ross bespannten Thrakerwagen stand. Ein güldner Ring vereinte den jochtragenden Hals seiner Füllen, strahlender denn Berges Schnee, und von den Schultern funkelt ihm Goldbilder auch die Pelta. Gorgo aber, wie auf Pallas Schild von Erz, umgab die Stirnen seines Rossgespanns und übertäubt uns mit dem lauten Schellenklang. Des Heeres Meng in eine Zahl zu fassen, ich vermag es nicht, so unermeßlich war die Schau. Viel Reiter sah ich ziehen, viel Peltasten rein, viel Bogenführer, auch der leicht Gewaffneten folgt ihm ein großer Haufen nach in Thraker Tracht. Ein solcher Mann naht helfend der Trojanerstadt, dem nicht entfliehend oder stehend seinem Speer des Peleus Sohn entrinnen wird ins Vaterland. Der Chor: Wann gnädig sind den Völkern die Unsterblichen, kehrt sich zum Guten wiederum die Fährlichkeit. Hektor: Viel Freunde werd ich finden, weil noch dieser Speer mir glücklich kämpfet und Kronion mit uns ist. Doch nicht bedarf ich derer, die zu jener Zeit nicht mitgeduldet haben, da wild brausend einst Ares zuerst die Segel unseres Schiffs zerriß. Rhesos beweiset, welcher Freund er Trojen ist, denn zu dem Schmause nahet er, doch nicht zur Jagd, da man den Raub fing, unbemüht mit seinem Speer. Der Chor: Wahrhafte Freunde schmähest und beschuldigst du, empfahr, wer hülfreich dieser Stadt zu sein begehrt. Hektor, wir sind zu retten Ilion uns selbst genug. Der Chor, du glaubst die Widersacher schon in deiner Hand? Hektor, ich glaub es, und euch zeigen wird es bald der Tag. Der Chor, bedenkt die Zukunft, vieles wandelt oft ein Gott. Hektor, nicht lieb ich den, der Feinden spät zu Hülfe kommt. Der Hirt, Mitstreiter zu verstoßen, Herr, ist auch verhaßt. Ein Schrecken wird sein Anblick schon den Feinden sein. Der Chor, wohlan, da er gekommen, nicht als Bundsgenoss, als Gast, o Hektor, führe zum gastfreundlichen Herd diesen, der Priamiden Huld verlor. Hektor, zu dem Hirten und zum Chor, dein Rat ist gut und wohl bedacht, ermahnt auch ihr, so sei denn unserem Reiche nach des Botenwort, der goldumstrahlte Thrakier ein Bundsgenoss. Der Chor, Strophe. Adrasteia, Kronions Kind, halt entfernet der Zungenhaß, denn zu sagen begehr ich, was das Herz mir gebeut im Busen. Sohn des Stromes, du kamest, nahetest her, zu der früger Halle willkommen, da spät dich die Mus hergesandt, ihr Kind, und gesandt dich der Stromgott hat, der schön bebrückte. Gegenstrophe. Strymon, welcher der singenden Göttin unentweihtes Gewand, einst in Strömen umwallend deine Jugend, o Fürst, erzeugte, du bist Zeus mir, der Lichtgott, nun du einher mir fährst mit geschwinden Rossen. Nun, Phrygien, väterlich Land, magst du, wann nicht weiche der himmlischen Huld, Zeus den Befreier singen. Zweite Strophe. Also wird wiederum die alte Troja feiern den Tag mit Jubeltänzen, die der Liebe hold sind, mit Liederklang und der rechts kreisenden Becher, dem Jakchos heilgen Wettlauf, da ins Meer die Atriden steuern, heim in ihr Land, von den Trojaner Ufern, Liebster, o dass mir doch dieses dein Arm, dieses dein Speer endete, eh du kehrest. Gegenstrophe, auf und erschein uns deine güldne Peltha, wirf des Peliden Blicke seitwärts in der Schlacht entgegen, am glatten Wagen dahin treibend die Rosse und die Doppellanz entschwingend, denn bestehend vor dir wird keiner tanzen, den Chortanz der Argiver Hera, nein, es empfäht dies Land, thrakischen Tod sterbend, sie all itzo erwünschte Bürden. Rhesus tritt auf. Ha, er kommt, o erhabener Fürst, tapfere Leun zogst, Thrakier, du auf mit gebietendem Blick, schaue die Stärke der goldhellen Gestalt und vernehmet zugleich, wie das Schellengekling von dem Schildgriff tönend daherschallt. O Troja, ein Gott, Gott Ares selbst in des Trymon Sohn und der singenden Mus ist, Begeisterung atmend, erschienen. Rhesus, Hektor, der Chor. Rhesus, heil edlen Vaters, edler Sohn, Fürst dieses Reichs, Hektor, nach langer Zwischenzeit begrüß ich dich, mich freut dein Glücksstern, welcher dich belagern lässt des Feindes Türme, mit Zertrümmern will auch ich das Griechenlager und verbrennen Schiff und Boot. Hektor, o Sohn der Liederreichen aus dem Musenchor und Strymons, des Trägerstroms, ich bin gewohnt, Wahrheit zu sagen, doppelzüngig war ich nie. Längst, längst geziemt es, dieser Stadt hilfreich herbeizueilen und dem Speere Griechenlandes nicht so viel an dir war aufzuopfern, Ilion. Du sagst wohl nicht, dass, weil du nicht gerufen bist, du nicht erschienst, noch halfest, noch bemüht warst, denn welcher Herold oder welche phrygische Gesandtschaft kam nicht, mahnend dich, uns beizustehen, und welche Prachtgeschenke wurden nicht gesandt, doch du, verwandt, Barbaren gabst du ein Barbar, so viel du nur vermochtest, den Hellenen hin, und doch aus kleinem Herrscher zu dem mächtigen Trägerkönig machte dich einst diese Hand, da an Pangaios Hügeln im Päonerland ich überfallen Thrakias gewaltige, die Pilter brach und unterworfener Völkerschar dir übergab. Mit Füßen trittst du große Gunst und nahst mit später Hilfe dem bedrängten Freund. Da jene so Verwandtschaft nicht mit uns vereint, längst hergekommen und in Grabeshügeln teils schon ruhen, zum Denkmal nicht geringer Treue, teils noch in der Waffenrüstung bei den Wagen hier standhaft den kalten Lufthauch und das dörrende Gestirn ertragen, nicht auf Betten hingestreckt, wie du den Kelch ohn Unterlass im Kreise drehen, so, dass du wissest, Hektor sei ein freier Mann, so tadlich dich und sag es dir ins Angesicht. Rhesus, ein solcher bin ich selber auch und geraden Weg der Rede lieb ich ohne Doppelzüngigkeit, Traun, dass ich nicht herziehen mocht ins Troerland, war meinem Herzen peinlicher, Hektor, denn dir, jedoch ein nachbarliches Reich, ein Skythenvolk, brach wider mich, da diesen Zug ich rüstete, zum Krieg hervor, betreten das euxinische Gestad, hinüberführen wollt ich unser Heer, traf ich sie an, und Skythisches mit Thrakerblut vermischet, floß von unsern Lanzen auf den Grund. Ein solcher Unfall säumte mich zum troischen Gefilde, dir, ein Bundsgenoss, herbeizuziehen, doch sie vertilgt und ihrer Söhn als Pfand empfahn des jährlichen Kriegsgeldes, das ich auferlegt, durchsegelt ich des Meeres Mündung unverweilt und durch die andern Länder wandert ich zu Fuß nicht, wie du schmähst, Anordner schnöden Festgelags und nicht in goldenen Königshäusern ausgestreckt. Nein, welche Wind erwehen durch das Thrakermeer eishauchend und durch Fluren des Päonerreichs erfuhr ich schlaflos zugehaftet dies Gewand. Auch kam ich spät zwar, aber noch zu rechter Zeit, denn schon im 10. Jahre schwingst du deinen Speer und endest nichts, vergeudest immer Tag auf Tag im Würfelspiel des Krieges wieder Griechenland. Mir aber wird ein Sonnenlicht genügend sein, des Feindes Turm hinstürzend, im Schifflager auch das Griechenvolk zu töten. Dann am andern Tag, wann ich dein Werk vollendet, kehr ich wieder heim. Von euren Kriegern greife niemand zu dem Speer, ich will sie schon abwehren, die hochmütigen Achäerscharen, mordend, ob ich spät erschien. Der Chor: Glück auf, Glück auf, hold klingt dieses Wort, hold ist dir, Kronos Sohn, mächtige Neid, nur wend ab der erhabene Zeus von deinen Worten, wahrlich, von Helania hat kein Schiff zuvor noch jetzt einen der Männer dahergeführt, stärker denn du. Wie möcht Achill deinem Speer widerstehen oder wie der Telamonide, dass ich den Tag erblickte, wo du, Herr, einmal die vielmordende Lanze von hinnen treibest. Rhesus: Also vergüt ich jene lang Abwesenheit, o Hektor, euch, und zürnet Adrasteia nicht dann, wenn wir von den Feinden diese Stadt befreit und du des Raubes dargebracht, den himmlischen, will ich mit dir fortziehen ins Argiverland und alle Städt ihm niederstürzen in den Staub, das Hellas Unheil dulden lerne wiederum. Hektor: Vermöcht ich, frei vom gegenwärtigen Ungemach, in Ilion zu wohnen, furchtlos wie zuvor, fürwahr, ich wüsstes großen Dank den himmlischen, doch, Freund, Mykene und das Reich Helania erobert nicht so leichtlich, wie du sagst, der Speer. Rhesus: Sind diese nicht der Griechen alleredelste? Hektor: Wohl unverächtlich, aber doch bedrängt ich sie. Rhesus: So ist, wenn sie erlagen, alles auch vollbracht. Hektor: Nicht um Entferntes über sie das Nähere. Rhesus: Erduldest du gern Übel und vergiltst es nicht? Hektor: Groß ist ja meine Herrschaft, bleib ich auch allhier. Drum, willst du auf dem rechten Flügel oder links die Pelter stellen, ordnen deines Heeres Macht oder in der Bundsgenossen mit, es steht dir frei. Rhesus: Nein, ich allein will fechten, Hektor, mit dem Feind, doch wenn du's schimpflich achtest, nicht mit mir zugleich die Schiffe zu verbrennen, die du lang umkämpfst, so stelle mich grad über des Peliden Schar. Hektor: Auf ihn entschnellen magst du nicht den kühnen Speer. Rhesus: Doch hör dich, eher auch schiffte wieder Ilion. Hektor: Er kam und ist in Troas, doch den griechischen Feldherrn erzürnend, schwinget er nicht seinen Speer. Rhesus: Wer ist nach ihm im Heere der berühmteste? Hektor: Telamons Erzeugter scheinet nicht geringer mir noch Diomedes, aber ein verschlagener Wortdrechsler ist Laertes Sohn auch kühn genug, der große Schmach dem Troerlande jüngst gebracht, da er aus Pallas Heiligtum zur Zeit der Nacht das Bild entwendet und ins Griechenheer gebracht, bald auch in Bettlerkleidung einem Gaukler gleich, kam er hieher und fluchte tausend Ungemach den Griechen, doch zu spähen war er ausgesandt und tötend drauf die Wächter des Trojanertors entfloh er. Stets auch findet man im Hinterhalt beim Tempel Tymbras nahe dieser Stadt den Mann auflauernd, schweres Missgeschick bekämpfen wir. Rhesus, kein wohlgemuter Krieger wird geheimen Mord dem Feind bereiten, furchtlos beut er ihm die Stirn, ihn, welcher so in räuberischem Hinterhalt Unheil ersinnt, lebendig fahen will ich ihn und an der Torausgange sein Rückgrat durchbohrt, zumal ihn Geiern geben, den Umfliegenden, denn solch ein Räuber, welcher nicht vor himmlischen Altären Scheu trägt, billig stirbt er diesen Tod. Hektor, nun zieht zu eurem Lager, denn die Nacht beginnt, ich will den Ort dir zeigen, wo du mit dem Heer mußt übernachten, andern Bundsgenossen fern, das Wort ist Phöbos, wenn es des etwa bedarf, behalt es und dem Thrakerheer auch tu es kund. Zu dem Chor, ihr aber geht ein wenig vor des Lagers rein und wacht und harret Dolons, wann er wiederkehrt von Hellas Schiffen. Endet er wohl sein Geschäft, dann muß er schon den Troerzelten nahe sein. Ab mit Rhesus!